Kundgabe 2462. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.08.1942. Prüfungen, um den Glauben zu stärken. Eine Zeit endloser Wirrnisse ist angebrochen, die geistig und irdisch deutlich erkennbar sind. Was die Menschen irdisch beginnen, wird wenig Erfolg eintragen, und es wird dies die Menschen entmutigen. Es wird aber auch das geistige Streben behindert werden, und auch dies wird den Glauben gefährden, das heißt, die schwach sind im Glauben, halten in ihrem Streben inne und lassen sich gleichfalls entmutigen. Und doch ist dies von Gott zugelassen, weil gerade die geistig Strebenden einem Kampf entgegengehen, der volle Kraft erfordert, und sie darum stark werden müssen und dies nur durch Versuchungen aller Art erreicht werden kann. Es wird ein starker Glaube gefordert werden von den Menschen. Es wird mit allen Mitteln gegen die Gläubigen gekämpft werden. Und also muss die Widerstandskraft groß sein und der Mensch tief im Glauben stehen, um standhalten zu können. Und daher ist diese Zeit der Wirrnisse auch segensreich zu nennen. Denn sie ist dazu angetan, die Menschen zum klaren Entscheid zu drängen. Noch sind sie nicht darüber einig, wie sie zu Gott stehen. Noch haben sie diese Frage nicht ernsthaft erwogen oder sie unbeantwortet gelassen, denn sie erkennen sie nicht als wichtig an. Nun aber wird gerade diese Frage so oft an sie herantreten, dass sie sich ernstlich damit befassen müssen. Und die Antwort wird ganz davon abhängen, wie die kommende Zeit auf den Menschen wirkt. Die schwer davon betroffen werden, denen kann der Gottbegriff eher geklärt werden. Und diese schließen sich dann ihm auch fest und unlösbar an. Ebenso aber können auch die Menschen durch die Schwere des Schicksals einen göttlichen Schöpfer verneinen wollen. Immer aber wird der Mensch zum Nachdenken veranlasst und der Entscheid ist also kein erzwungener, sondern ein freier insofern, als der Mensch selbst denkt und sein Urteil fällt und er nun über sein eigentliches Verhältnis zu Gott sich Rechenschaft ablegt und daher von einem freien Entscheid gesprochen werden kann. Dies wird die kommende Zeit bewerkstelligen, die darum auch notwendig ist für die Menschheit, die ihres Gottes nicht mehr achtet. Amen.